Taschenpapa. Kinderhörspiel von Peter Jacobi. Ulf! Alf! Wartet! Leo, hau bloß ab, du Falscheinsager! Das habe ich doch nicht mit Absicht. 26 minus 6 ist 32. Ich habe Minus mit Plus verwechselt. Das kann doch jedem mal. Wieso hast du nicht mich gefragt, Ulf? Seit Papa mit mir büffelt, bin ich topfit im Rechnen. Mann, ich brauche mindestens eine 3 in Mathe. Sonst kauft mir mein Daddy nicht das neue VMX-Spezialskateboard. Das VMX 438? Das ist doch langweilig. Nein, das neue 538er. Silbermetallic. Ach du, der fette Herbert aus der 8. Der soll ruhig kommen. Dad hat gesagt, wenn der mich noch einmal anmacht, knüpft er ihn sich persönlich vor. Mein Papa kann perfekt Karate. Du, der hat den schwarzen Gürtel. Ich schwöre es, das Folgende, das war ich nicht. Ich hätte doch niemals im Ernst behauptet, dass... Mein Vater boxt, Mittelgewicht. Der war sogar mal Europameister. Wow. Was sagst du da? Alf starrte mich mit großen Augen an. Er schien zu glauben, dass ich diesen absoluten Stuss gelabert hatte. Ich weiß nicht. Ich denke, du hast gar keinen Papa. Natürlich habe ich einen Papa. Jeder Mensch hat einen Papa. Nur, dass meine Eltern nicht verheiratet sind und nicht zusammen leben. Jetzt mal ohne Witz. Dein Alter war echt mal Europameister? Zu meinem Entsetzen antwortete diese angeberische Stimme: Letztes Jahr, K.O.-Sieg gegen Karl-Heinz Matschke in der 2. Runde. Wenn ich das meinem Dad erzähle, Daddy ist ein Riesenbox-Fan. Was ist, Ulf? Heute Nachmittag um 3 am Bolzplatz an der alten Kapelle? Tut mir leid, Leo. Ich habe meinem Alten versprochen, beim Autowaschen mitzuhelfen. Es gibt einen 5er extra. Was ist mit dir, Alf? Keine Zeit. Mein Vater geht heute mit mir kicken. Tschüssi. Tschüss. Mein Papa. Mein Vater. Mein Alter. Mein Daddy. Bist ja nur neidisch, weil die einen Papa haben. Vielleicht war es tatsächlich so. Im Gegensatz zu Ulf und Alf lebte ich allein mit meiner Mama. Die viel zu nachsichtig ist und dir mal lieber öfter eins hinter die Löffel geben sollte. Aber diese vaterlose Zeit ist ja nun Gottlob zu Ende. Jetzt bin ja ich da. Wer bist du? Wer ich bin, Döskopp? Ein Taschenpapa, was glaubst du denn? Vor mir war kein Mensch zu sehen. Ich drehte mich um, der Gehsteig hinter mir war leer. Ich beugte mich vor und spähte zwischen die geparkten Autos. Nichts, das nach einem Taschenpapa aussah. Und wo bist du? Denk mal scharf nach. Wo glaubst du, wo sich ein Taschenpapa verstecken würde? Vielleicht fasst du mal in deine Hosentasche, Dummlapp. Igitt! Meine Fingerspitzen berührten drahtige Haare. Lass gefälligst meinen Bart los. Ein winziges Männlein, nicht ganz so groß wie eine Ratte, krabbelte auf meine Hand. Mit seinem langen weißen Bart und der roten Zipfelmütze auf dem Kopf sah es aus wie ein Gartenzwerg. Nicht dieses Wort. Mein Finger! Erste Grundregel, du sollst deinen Taschenpapa ehren und nie Ausdrücke zu ihm sagen, die mit Garten anfangen und auf Zwerg enden. Aber ich brauche keinen Papa. Und schon gar keinen, der mich in den Finger beißt. Papperlapapp, von wegen keinen Papa. Jungs brauchen eine feste Hand. Das weiß doch jeder. Das reichte. Ich hielt an. Wollte den Winzling in einen der Blumenkästchen vor den Fenstern setzen. Als er mir wie ein geölter Blitz in den Ärmel und von da aus in die Achselhöhle schlüpfte. Oh nein! Nicht kitzeln! Oh nein! Bitte auf zu kitzeln! Versuch das nicht noch einmal, du Lümmel! Ich schwöre es. Versprochen. zweite Grundregel. Du sollst deinen Taschenpapa immer bei dir tragen. In guten wie in schlechten Zeiten. Er war nicht abzuschütteln. Während ich die Treppe zu unserer Wohnung, die im dritten Stock liegt, hinaufstieg, hockte er auf meiner Schulter und fragte mich über Mama aus. Würdest du sagen, sie ist hübsch? Also ich finde schon. Fantastisch. Ich werde mich in sie verlieben. Und sie wird sich in mich zurückverlieben. Sie wird verrückt nach mir sein und mich auf Händen tragen. Das glaube ich weniger. Mama sagt immer, sie möchte keinen Mann mehr haben. Außerdem, du bist viel zu klein für sie. Ich? Zu klein? Dummlapp! Es gibt nichts, was Frauen lieber mögen als Papas, die man in die Tasche stecken kann. Frauen vielleicht, aber ich nicht. Was nützt mir ein Papa, der zu klein ist, um mich zu beschützen? Oder glaubst du, der fette Herbert aus der 8. Klasse ließe Alf in Ruhe, wenn sein Vater nicht den schwarzen Gürtel in Karate hätte? Den schwarzen? Ich habe den grünen Gürtel. Er krabbelte ganz nach vorn auf meine rechte Schulter, schlug die Jacke auf und zeigte mir den grünen Wollfaden, den er um seinen dicken Bauch geschlungen hatte. Und wofür kriegt man den grünen Gürtel? Dafür, dass man ein Vorbild ist. Ein Vorbild? Für was? Ein Vorbild für, Mut, Kühnheit und Charakterstärke. Für was sonst, du Döskopf? Entschuldige. Hallo, Leo. Sag mal, sprichst du jetzt schon mit dir selber? Tag Ende. Tag. Schon aus Italien zurück? Leider. Ist ja ziemlich bescheidenes Wetter hier. Sag deiner Mama bitte vielen herzlichen Dank fürs Blumengießen. Mach ich. Wiedersehen. Wer ist der Kerl? Das ist der Ende, der netteste von unseren Nachbarn. Er wohnt direkt unter uns. Direkt unter euch? So ist es. Wir sind da. Ja, das wurde ja auch Zeit. Ich will endlich deine Mama in die Arme schließen. Da musst du noch ein bisschen warten. Mama arbeitet noch. Sie kommt erst um 4:30 nach Hause. Sie arbeitet? Naja, das passt mir ganz und gar nicht. Ich will eine Frau, die sich den ganzen Tag um mich kümmert. Das geht nicht. Sie muss schließlich Geld verdienen. Geld? Wieso das denn? Du willst ein Taschenpapa sein und weißt nicht mal, wozu Erwachsene zur Arbeit gehen? Natürlich weiß ich das. Die armen Eltern schuften wie die Sklaven um ihren verwöhnten Blagen riesige Geschenke. Wie das neue VMX-Skateboard unter den Weihnachtsbaum zu legen. Aber damit ist ab heute Schluss. Ab sofort werden hier andere Seiten aufgezogen. Du gehst jetzt sofort in dein Zimmer und machst deine Hausaufgaben. Ich kann es gar nicht erwarten, dir Mathe einzubläuen. Wie? Hausaufgaben machen? Ohne Mittagessen? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hat dir das denn niemand beigebracht? Wieso ich den kleinen Schreihals nicht einfach packte und die Treppe hinunterwarf? Keine Ahnung. Vielleicht hatte es mit meiner Angst vor dem schrecklichen Schnack zu tun, der an manchen Nachmittagen durch die Wohnung geisterte. Was soll das heißen, der schreckliche Schnarks? Vergiss es. Machen wir lieber Hausaufgaben. Jetzt sag schon, als dein Erziehungsberechtigter muss ich das wissen. Wolltest du mir nicht Mathematik einbläuen? Wirst du wohl stehen bleiben? Was ist das, ein Schnarks? Ich möchte nicht, dass du meinst, ich glaube an Gespenster. Willst du damit sagen, in eurer Wohnung spukt es? Oh nein, jedenfalls nicht immer. Ah. Nur an trüben Tagen wie heute. Dann allerdings heftig. Und so ein Schnarks kann schrecklich wütend werden. Und man kann nichts dagegen tun? Gar nichts. Okay, treten wir den Rückzug an. Worauf wartest du? Weg hier, zurück ins Treppenhaus. Das heißt... Ja, um Himmels Willen rede. Ein Schnarks passt nicht so sehr wie Fernsehen. Aha. Auf die Glotze reagiert er regelrecht allergisch. Ha. Angenommen, ich liefe jetzt so schnell ich könnte ins Wohnzimmer und schalte das Fernsehen an. Ja. Das würde ihn total verschrecken. Ja, na los. Dann nimm die Beine in die Hand. Ab ins Wohnzimmer. Beeilung! Also schauten wir, statt Mathe zu machen, erstmal eine Weile fern. Scheiße, wir haben sie verloren. Sie sind im Park Richtung Süden. Boah, voll Mann, Steffi. Ich hab ihn, Conny. Er nimmt die romantische Strecke. Aus dem Weg! Boah, nee. Boah, voll auf den Weg. Ich hatte keinen Bock auf Mamas Mittagessen. Pellkartoffeln mit Quark. Trotzdem bekam ich langsam, aber sicher Hunger. Ruhe, Leute! Hä? Wer ist das? Los, verdammt nochmal! Es könnte der lärmempfindliche Herr Niebergall über uns sein. Aber natürlich auch. Nein, der schreckliche Schnarks! Rief mein Beschützer, das Vorbild für Mut, Kühnheit und Charakterstärke, und verkroch sich zitternd in meine Hosentasche. Du hast gesagt, Fernsehen würde ihn vertreiben. Aus dem Wohnzimmer, aber doch nicht aus der Wohnung. Wie darf ich das verstehen? So ein Schnarks lebt ausschließlich von Süßigkeiten. Aha. Solange er in dieser Wohnung, egal wo sie versteckt sind, Süßigkeiten wittert, schlägt ihn nicht mal die brutalste Fernsehserie. Dann muss man die Süßigkeiten eben vernichten. Meinst du wirklich? Ja. Mama behauptet immer, Süßigkeiten wären nicht so gut für die Zähne. Da bin ich anderer Ansicht. Dritte Grundregel. Du sollst deinem Taschenpapa blind gehorchen, selbst wenn es Überwindung kostet. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Mit Hilfe von Taschenpapas feiner Spürnase fand und leerte ich Mamas Geheimverstecke in der Küche. Na, kümmere dich nicht drum und friss. Die Schokoriegel müssen alle weg. Friss weiter. Ich kann nicht mehr. Kauen, runterschlucken und mitkommen. Ich rieche noch was im Schlafzimmer. Er glitt an meinem Hosenbein herunter, rannte voraus und blieb mit ausgestreckten Armen vor Mamas Nachttisch stehen. In der Schublade. Da sind Marzipankartoffeln. Abgeschlossen. Dann brich sie gefälligst auf. Wenn wir dem Schnarks auch nur ein Fatz Süßigkeiten übrig lassen, sind wir verloren. Ich ergriff die große Schere neben der Nähmaschine und hebelte die Schublade auf. Unter einem Haufen Briefe lag tatsächlich eine angefangene Tüte mit Marzipankartoffeln. Jetzt ist... Was suchst du? Da ist ein Brief und dann Geld. Psst. Schritte. Da ist jemand. Der schreckliche Schnarks. Während der Träger des grünen Gürtels flink wie ein Wiesel unter Mamas Bett huschte, schlich ich auf Zehenspitzen in die Küche. Mama? Hallo, Leo. Du bist schon da? Ich habe schreckliche Migräne. Die Farbe hat mich früher gehen lassen. Bleib sitzen. Wo willst du hin? Auf mein Zimmer. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Warte! Was sind das für Scherben? Ich habe Salz und Pfeffer gesucht. Oh. Dabei sind mir die Einmachgläser... Leo, lass das schwindeln. Glaubst du, ich wüsste nicht, was du gemacht hast? Du hast dir die Süßigkeiten, die im Schrank waren, reingezogen und dabei ferngesehen. Habe ich nicht. Das werden wir gleich feststellen. Warte, okay. Ich habe vielleicht ein bisschen... Der Fernseher ist noch warm. Es kann sein, dass ich kurz bevor du gekommen bist, den Fernseher für ein paar Sekunden angemacht habe. Lüg mich nicht an. Du weißt, wie ich das hasse. Oh, mein Kopf. Ich muss ins Bett. Ich wollte dir nur noch sagen, das mit deinem Nachttisch tut mir schrecklich. Was ist mit meinem... Das darf ja nie wahr sein. Wieso? Wieso brichst du meine Schublade auf und durchwühlst meine Briefe? Ich wollte nur die Marzipankartoffeln. Wieso machst du sowas? Weil du dich so wenig um mich kümmerst. Du findest, ich kümmere mich zu wenig. Nein, nein, ich meine du... Es war wirklich saugemein. Der größenwahnsinnige Knirps konnte sein Maul aufreißen, wie er wollte. Alle Welt glaubte, ich hätte gesprochen und seinen Blödsinn in die Welt gesetzt. Abgesehen davon, dass außer mir offenbar niemand den Taschenpapa sehen konnte. Mamas Augen funkelten mich zornig an. Ich mich zu wenig, das ist ja wohl die Höhe. Was heißt denn hier die Höhe? Du kommst nach Hause, jammerst über deine Migräne, lässt dich von mir trösten und umsorgen, ohne daran zu denken, dass ich vielleicht auch einmal auf Händen getragen und verwöhnt werden möchte. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich komme heim, der Fernseher ist warm, die Küche verwüstet, der Nachttisch aufgebrochen, sämtliche Süßigkeiten ratzeputz aufgefressen und ich soll dich verwöhnen. Ja, aber warum esse ich denn so viele Süßigkeiten? Doch nur, weil du dich so wenig um mich kümmerst. Jetzt reicht's. Abmarsch. Auf dein Zimmer. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Du bist echt süß. Was war das? Nichts. Ich meine, ich habe nichts. Ich will damit sagen, du siehst zum Fressen süß aus, wenn du so fuchsteufelswild bist. Bevor ich mich ducken konnte, schoss Mama wie eine Furie in die Höhe und verpasste mir eine schallende Aua! Ohrfeige. Anschließend packte sie mich am Kragen, schubste mich quer über den Flur in mein Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu. Mama, du kannst mich doch nicht einfach... Sperr bitte auf! Du kommst hier erst wieder raus, wenn du deine Mathehausaufgabe gemacht hast. Aber Mama! Bis dahin sind dir deine dummen Macho-Sprüche hoffentlich vergangen. Oh. Toll! Das hast du ja ganz toll hingekriegt. Großer Taschenpapa. Super, eine super Leistung. Ich weiß eben, wie man mit Frauen umgeht. Hast du gemerkt, wie geschickt ich sie aus der Reserve gelockt habe? Hm? Wie sie immer mehr aus sich rausging und am Ende sogar ihre kleinen Fäuste ballte. So was von niedlich. Wie heißt sie übrigens? Lena. Oh, was für ein goldiger Name. Süße kleine Lena, ich bin nur für dich da, wenn du für mich singst. Hör gefälligst auf zu singen. Wegen dir hocke ich hier auf meiner Bude, bis ich die Matheausaufgabe erledigt habe. Und das ist heute verdammt viel. Wenn's weiter nichts ist, lies mir die Aufgaben vor. Ich werde dir die Ergebnisse diktieren. Das würdest du für mich tun? Vierte Grundregel. Du sollst deinen Taschenpapa als Taschenrechner nutzen und als wiedergeborenen Einstein preisen und verehren. Okay, ich fange an. 12 minus 2 plus 10 ist gleich 27. Es dauerte eine Weile, bevor ich merkte, dass die Ergebnisse des wiedergeborenen Einstein schwer zu wünschen übrig ließen. 3 minus 3 ist 17. Bist du da ganz sicher? Hundertprozentig, aber hallo. Vor ein paar Sekunden, hier bei der Aufgabe 7c, hast du noch behauptet, 13 minus 3 ist gleich 12. Dummlapp, das war doch ein ganz anderer Dreier. Die Zahlen verändern sich, je nachdem, in welcher Aufgabe sie stehen. Das weiß doch jeder. Genug. Ich fuhr auf, packte den Wicht an seinem langen weißen Bart und rannte zum Fenster. Falls du die Absicht haben solltest, mich aus dem... Es wird dir nichts nützen. Ich kann meine grüne Schürze als Fallschirm... Schön für dich. Tatsächlich blähte sich die grüne Schürze über der roten Zipfelmütze auf und ließ ihn sanft in die Äste der großen Kastanie vor meinem Fenster segeln. 10 Minuten später tat es mir leid, dass ich ihn nicht mehr bei mir hatte. Mama trat ins Zimmer. Wie immer, wenn ihr mal die Hand ausgerutscht war, hatte sie Tränen in den Augen. Leo? Ich bin noch nicht mit Mathe fertig. Hier sind noch Gummibärchen. Die hast du übersehen vorhin. Die waren in der alten Kaffeedose. Danke. Nein, ich will keine Gummibärchen. Leo, bitte. Mir tut das doch leid. So war Mama. Mir erst eine scheuern, um mir nachher heulend Gummibärchen anzubieten. Sie konnte einen verrückt machen. Manchmal sehnte ich mich geradezu nach einer väterlichen, festen... Kannst du haben. Du schon wieder? Fünfte Grundregel, du Döskopp. Du sollst deinen Taschenpapa niemals aus dem Fenster werfen, wenn du eine feste, väterliche Hand brauchst. Er hatte in der Krone des Kastanienbaums auf mich gelauert. Und sich, als ich unter ihm vorbeiging, fallen lassen. Ich war gar nicht mal so unfroh, ihn zu sehen. Siehste? Ein Gefühl, das sich schlagartig änderte, als mir kurz vor der Schule Alf und Ulf in den Weg traten. Na, du Großmaul? Was soll das? Was glotzt hier so dämlich? Mein Dad sagt, dein Alter war niemals Europameister. Das war letztes Jahr nämlich ein Franzose. Na und, mein Vater ist Franzose. Vielleicht, aber kein Boxer. Woher wollt ihr das wissen? Du bist blond, hast taubenblaue Augen. Wie mein Papa. Eben nicht, du Großmaul. Mein Dad sagt, Jean-Baptiste Battre ist ein Schwarzer. So ein Quatsch. Du bist nichts als ein armseliger Angeber und Lügner. Komm, wir gehen. Hey, wartet! So wartet doch! Sie dachten nicht daran. In der großen Pause versuchte ich nochmal mit Alf und Ulf ins Gespräch zu kommen. Das hätte ich auch lassen können. Es war, als ob ich für sie nicht mehr existierte. Nach der Schule rannte ich mit gesenktem Kopf an ihnen vorbei und lief so rasch es ging nach Hause. Um die Wahrheit zu sagen, ich war ziemlich deprimiert. Als ich die Stufen zu unserer Wohnung hochstieg, flüsterte ein Stimmchen in mein rechtes Ohr. Lass dich nicht so hängen. Leo, Kopf hoch! Na, der kam mir gerade recht. Das kriegen wir schon wieder. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wieso haust du nicht einfach ab? Lass mich in Ruhe. Wieso? Was hast du? Was habe ich dir getan? Da fragst du noch? Wegen deiner blödsinnigen Angeberei haben mich meine besten Freunde Alf und Ulf sitzen lassen. Gestern habe ich mir deinetwegen eine Ohrfeige von Mama eingefangen. Und die Mathehausaufgaben, bei der du mir geholfen hast, hat der olle Zwettel heute mit einer glatten 6 benotet. Wo du dich einmischst, gibt's Probleme. Wieso verschwindest du nicht endlich? Ich? Einen vaterlosen Jungen im Stich lassen? Niemals! Ich bin dein Taschenpapa! Ich hätte gute Lust. Hör auf! Bevor du daran denkst, mich in Geranienkästen abzulegen, aus dem Fenster zu werfen oder sonst wie loszuwerden, solltest du wissen, dass das so nicht läuft. Ich komme immer wieder zu dir zurück. Wo steht das geschrieben? 6. Grundregel. Du sollst deinen Taschenpapa so lang behalten, bis ein echter Papa auftaucht. Heißt das, du verschwindest in dem Augenblick, da ich meinen echten Papa aufgetrieben habe? So ist es, aber ich warne dich. Einen echten Papa zu finden, ist nicht so einfach, wie du denkst. Und ob das einfach ist? Sobald Mama von der Arbeit zurückkommt, werde ich sie nach meinem Vater fragen. Darauf darfst du wetten. Tu das. Da freue ich mich schon drauf. Du hast keine Ahnung, wo? Wirklich nicht. Es tut mir leid. Wieso hast du dann immer behauptet, mein Papa wohne ganz weit weg von uns? Irgendwo hinter Sao Paulo? Weil du pausenlos nach ihm gefragt hast und ich dir irgendeine Antwort geben wollte. Hör zu, ich muss noch mal kurz zur Bank. Wann habt ihr euch kennengelernt? Vor deiner Geburt. Das weiß ich, Mama. Ich glaub nicht mehr an den Klapperstorch. Wo habt ihr euch zum ersten Mal getroffen? Ich muss los. Guck mich nicht so an. Ich krieg Migräne, wenn ich von den alten Zeiten rede. Sag mir wenigstens, wie er heißt. Leo. Er heißt Leo? So wie ich? Nein, tut er nicht. Leo, ich verspreche dir, wenn du groß bist, erzähle ich dir alles. Wieso erst, wenn ich groß bin? Ich möchte aber jetzt einen Papa haben. Jetzt komm mal her. Komm her zu mir. Es ist noch Eis da. Himbeer-Vanille im Kühlschrank. Willst du dir eins holen? Mama hielt eisern dicht. Es war nichts aus ihr herauszukriegen, außer dass mein Erzeuger männlichen Geschlechts war und irgendwo weit weg von uns im fernen Ausland lebte und 300 Euro Alimente im Monat zahlte. An deiner Stelle würde ich aufhören zu suchen und mich mit einem kleinen, aber kompakten Taschenpapa, wie ich es bin, zufrieden geben. Das hättest du wohl gerne. Ich gehe zur Bank. Tschüss, Mama! Ich rannte in Mamas Schlafzimmer und zog die Nachttischschublade auf. Verdammt! Sie war leer. Mama hatte ihre Briefe in ein sicheres Versteck gebracht. Gib endlich auf! Du hast doch mich! Was willst du mehr? Andere Kinder würden den ganzen Tag Hurra schreien, wenn sie einen Taschenpapa hätten. Ich hörte nicht auf ihn, denn ich hatte den Brief entdeckt, der gestern beim Durchwühlen der Nachttischschublade unter das Bett gefallen war. Hör dir das an! Mein süßes, kleines Lena-Mäuschen. Also bis gleich. Ich kann's kaum erwarten. Kommst du rauf oder soll ich runterkommen? Tausende verliebte Küsse. Unterschrift? Groß L? Groß N? Der 27. April des Jahres? Genau 9 Monate vor meiner Geburt. Oh la la, und wer glaubst du ist dieser LN? Keine Ahnung. Das heißt... Rauf oder runter? Ja, natürlich. Er muss es sein. Geht's etwas genauer? Mama wohnt seit über 15 Jahren in dieser Wohnung. Ich bin 9 Jahre alt. Wenn sie der Kerl auffordert, zu ihm hochzukommen, muss es... Du meinst, es ist der Nachbar über euch, dieser... Wie heißt er gleich wieder? Niebergall. Er heißt Leo, Leonard Niebergall. Klingelt's da bei dir? Du hörst schon auf, er ist nicht da. Der alte Knacker ist immer da. Wann macht er endlich auf? Ist ja gut. Komm ja schon. Endlich. Leo, ist es dir im dritten Stock nicht laut genug? Kommst jetzt schon zu mir hoch, um Krach zu machen? Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, Niebergall. Ich weiß alles. So? Sie haben sich regelmäßig mit ihr getroffen. Das ist lange her. Und Sie wissen, dass diese Treffen nicht ohne Folgen blieben. Das tut mir leid. Das ist alles? Es tut Ihnen leid? Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Es tut mir leid, dass ihr von der Hausverwaltung diesen Brief gekriegt habt. Aber ich bin damals nur zur Hausmeisterin gegangen, weil die Musik so laut war. Zur Hausmeisterin? Ja, nach meinem Einzug vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren war ich 3. Wissen Sie was? Sie sind gar nicht der, für den ich Sie halte. So, und warum nicht? Sage ich Ihnen später. Wiedersehen. Gezogener Bengel. Bäh, der olle Niebergall, kraut dir denn vor gar nichts? Nicht, wenn ich dadurch dich loswerde. Und was willst du jetzt tun? In die Fußgängerzone rennen und jeden Mann, der dir entgegenkommt, fragen, ob er zufällig dein Papa ist? Wenn's sein muss. Hallo, Leo. Na, dann fangen wir doch am besten mal gleich an. Und da steh dich. Guten Tag, Herr Ende. Was sind denn das für hübsche Rosen? Ein kleines Dankeschön fürs Blumengießen. Ist deine Mama nicht zu Hause? Gut, dass wir von ihr reden. Mich würde nämlich interessieren, seit wann sie ihr süßes, kleines Lena-Mäuschen kennt. Bist du wohl ruhig? Mein süßes, kleines, was? Nichts. Es ist nur so, dass ich sehr... Sehr gerne wüsste, ob sie nicht vielleicht mein... Ruhig! Papa! Was sagst du da? Still oder ich zerquetsche dich wie eine Wanze. Also, wenn das so ist, dann... Dann gebe ich dir jetzt mal die Rosen. Auf Wiedersehen! Oh, Papa! Was hat er über mich gesagt? Dass du einen verstörten Eindruck auf ihn gemacht hast und ziemlich durcheinander warst. Nach unserer denkwürdigen Begegnung im Treppenhaus hatte er Ende Mama auf dem Treppenabsatz vor seiner Wohnung abgefangen und sich lange mit ihr unterhalten. Stimmt das, dass du mit dir selber redest? Nein, wieso? Wo willst du hin? Ich gehe heute Abend ins Kino. Ganz alleine? Nee, mit einer Kollegin. Sag mal, hast du was gegen den Herrn Ende? Ich habe den Eindruck, du bist in letzter Zeit ziemlich aggressiv zu ihm. Hat er das behauptet? Nein, hat er nicht. Leo, hör mal. Jetzt komm mal her und gib mir einen Kuss. Lass mich in Ruhe. Leo! Kaum war Mama aus dem Haus, sprangen Taschenpapa und ich aus dem Bett und rannten ins Wohnzimmer. Fernsehen, wir wollen Fernsehen. So kommt der Schnaps nicht an uns ran. Fernsehen, wir wollen Fernsehen. So kommt der Schnaps nicht an uns ran. Ja. Der Film, den wir uns ansahen, war relativ hart. Ist das denn wie nicht zu hart? Ich schaltete auf einen anderen Kanal. Ich seppte weiter. Kampagne gegen Hooligans. Tour mit Schatten. Festina-Team und Verdacht. Das Abendprogramm flößte dem Taschenpapa eine solche Heidenangst ein, dass ich die Glotze ganz abschalten musste. Danke. Der Schnarks. Ich schätze, ich weiß da ein tolles Gegenmittel. Wenn du dir ganz fest vornimmst, an den Schnarks zu denken, kann und wird dir der Schnarks nichts tun. Probier's mal. Okay, ich versuch's. Verdammt! Jetzt habe ich einen Moment lang nicht an ihn gedacht. Genau darum geht es. Verstehe ich nicht. Ganz einfach. Hättest du dir vorgenommen, nicht an den Schnarks zu denken, würdest du dauernd an ihn denken. In dem Fall wärst du ihm völlig ausgeliefert. Du meinst, wir sollen andauernd an den Schnarks denken, um nicht immer zu an ihn zu denken? Genau, und dabei Purzelbäume schlagen. Los. Juhu! Es klappte. Gerade weil wir uns alle Mühe gaben, ständig an den Schnarks zu denken, hatten wir ihn nach kurzer Zeit komplett vergessen. Und das Ganze ohne Süßigkeiten. Das heißt... Wo ist das Zeug? Sag's mir. Erst musst du mit mir Freundschaft schließen. Okay, meinetwegen. Hey, so einfach geht das nicht. Du musst sagen, Taschenpapas sind viel netter als echte Papas. Taschenpapas sind viel netter als echte Papas. So, nun sag mir wo. In dem Zinnkrug neben dem Fernseher. Ja, sind wir Freunde? Und was für welche? Er war vielleicht nicht gerade der Papa, zu dem man aufblicken konnte. Aber im Grunde gar nicht mal so übel. 7. Grundregel. Du sollst deinen Taschenpapa im Grunde gar nicht so übel finden. Gar nicht so übel. Genau. Musik. Am nächsten Morgen fingen Alf und Ulf mich vor dem Schultor ab. Stopp, Großmaul! Was soll das? Süßigkeitenkontrolle. Angeber wie du zahlen ab heute Zoll. Na los, Herbert, füllt seine Taschen, ob er was dabei hat. Aber pass auf, sein Vater ist ein weltberühmter Boxer. Die erbärmlichen Feiglinge waren nicht allein, sondern hatten unseren ehemaligen Erzfeind, den fetten Herbert, als Verstärkung mitgebracht. Fass mich nicht an! Ich hab den grünen Gürtel. Wer es glaubt, wird selig. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Vielleicht hatte ich einfach etwas dagegen, dass Herberts grobe Wurstfinger den armen kleinen Kerl in meiner Hosentasche zerdrückten. Jedenfalls gelang es mir, den Dickwanz mit einem linken Haken außer Gefecht zu setzen. Nicht schlagen, sonst sage ich es meinem Daddy. Aus dem Weg, sonst knöpfe ich mir als nächstes deinen Daddy vor. Es tut uns leid, Entschuldigung. Zu Boden geplumpst wie ein Sackmehl. Hey, juhu, den haben wir fertig gemacht. Der Taschenpapa war über unseren K.O.-Sieg völlig aus dem Häuschen. Und ich stand derart neben der Kappe, dass ich mich 5 Minuten, bevor Mama Büroschluss hatte, freiwillig an die Mathehausaufgaben setzte. 23 plus 6 ist... 39. 29. Bravo, ich wollte dich nur testen. Sicher? Ist meine Pflicht, du Dummlapp, dir Mathe beizubringen und dich vor Angriffen böser Jungs zu schützen. Du musst zugeben, Letzteres ist mir heute Morgen nicht schlecht gelungen. Ach, du warst das? Mhm. Ich dachte, es wäre meine Faust gewesen, die dem Dicken an den Kiefer... Du hast dich doch nur getraut, weil ich den grünen Gürtel... Wer ist das? Leo, sag mal... Was fällt dir eigentlich ein, den armen Ulf so zu verprügeln, dass er nicht mal mehr imstande ist, seine Hausaufgaben zu machen? Ich? Den Ulf? Wer sagt das? Sein Vater. Er hat mich auf der Arbeit angerufen und sich bitter über dich beschwert. Du wärst an der Schule als gewalttätig bekannt und alle Schüler hätten Angst vor dir. Aber das ist nicht wahr. Das muss mir passieren. Mein Sohn, ein brutaler Schläger, ausgerechnet mir. Es war genau umgekehrt. Ulf und Alf und Herbert wollten Süßigkeiten von mir abkassieren. Da habe ich dem Fettsack eine auf... Telefon! Ach, du bist's. Nein, nichts. Wieso? Ich auch. Freut mich. Heute eher... Nein, es geht nicht. Du bist mir einer. Mamas Handtasche stand auf meinem Schreibtisch. Sie war offen. Neben dem Portemonnaie steckten längliche Papierstreifen. Mamas Bankauszüge. Okay, aber nur 5 Minuten. Ja, mach ich. Bis dann. Die Tasche. Ich muss nochmal schnell rüber in den Supermarkt. Das Telefonbuch. Na klar, was denn sonst? Leo, du machst einen Riesenfehler. Der wachsame kleine Teufel hatte mitbekommen, was ich auf Mamas Bankauszügen entdeckt hatte. 300 Euro, die ein gewisser Ludwig Norman zum Monatsanfang auf Mamas Konto eingezahlt hatte. Die Sparkassenfiliale, über die das Geld gelaufen war, lag gleich hier um die Ecke. Ludwig Norman, Anfangsbuchstaben LN. Was ist, wenn dieser Norman ein Killer oder ein Verbrecher oder... Nein! Gib mir das Telefonbuch! Nein! Ach. Her damit, sonst! Was sonst? Ist denn niemals Ruhe in dem Haus? Nada. Norman! Tatsächlich! Rabenstraße 4. Norman, wer spricht? Hier ist Leo. Leo, und wie weiter? Leo, dein Sohn. Rufst du von zu Hause aus an? Ja, sind Sie, bist du wirklich mein Papa? Bleib, wo du bist. Ich bin in ein paar Minuten da. Ja, ich versuche das, nein, ja, okay, ich komm sofort vorbei. Ja, wiederhören. Was sagst du? Wer kommt in ein paar Minuten? Wieso ist denn der Wohnzimmerschrank aufgerissen? Es war total einfach. Er stand im Telefonbuch. Von wem redest du? Und warum liegen die Sofakissen am Boden? Sag mal, Da ist er! Spielst du jetzt mit Gartenzwergen? Ich war viel zu aufgeregt, um mich zu wundern, wieso Mama den Taschenpapa auf einmal sehen konnte. In diesem Augenblick hatte ich nur eins im Sinn: die Tür aufreißen und meinen echten Papa in die Arme schließen. Hallo, Pap! Ich würde gerne mit deiner Mutter sprechen. Er sah anders aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Klein und fett mit einer Glatze. Irgendwie erinnerte er mich an jemanden, den ich kannte. Hey! Eine fleischige Hand schob mich zur Seite. Ohne mich auch nur eines Blicks zu würdigen, kam mein Vater ins Wohnzimmer. Ludwig, was willst du hier? Sag mal, was soll das? Wir hatten ausgemacht, keinerlei Kontakte, keinerlei Besuche, Briefe oder Telefonanrufe. Schließlich zahle ich für den Jungen monatlich 300 Piepen. Das sind 50 Euro mehr, als ich zahlen müsste. Aber ich habe niemandem was erzählt. Kein Mensch weiß von deiner Existenz. Und wieso hat mich dann der Junge... Der Junge heißt Leo und ist dein eigen Fleisch und Blut. Ist ja gut. Beruhige dich. Du behauptest also, du hast niemanden von mir erzählt. Und wieso hat mich dann dein kleiner Leo vor 5 Minuten angerufen? Das ist ganz und gar unmöglich. Nein, Mama, es stimmt. Ich habe seinen Namen auf einem Bankauszug entdeckt. Da hast du es! Ha! Geht her und ruft mich einfach an, in meinem Haus, vor versammelter Mannschaft. Darauf muss man erst mal kommen. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Bitte, Lena, du musst auch mal versuchen, mich zu verstehen. Du weißt doch, wie Gitti drauf ist. Stell dir vor, der Junge steht eines Tages vor meinem Gartenzaun und... Das würde ich niemals tun. Ich meine, jetzt, wo ich sie kenne... Leo, was ist denn hier los? Ich will damit sagen, sie müssen keine Angst haben, dass ich je vor ihrem Haus auftauche. Ach, muss ich nicht. Und was ist das hier? Herr Norman fischte etwas Grellbuntes aus den Kissen und schwenkte es durch die Luft. Mein Herz tat einen Riesensprung. Taschenpapa? Der einzige Freund, den ich auf Erden hatte. Ich hatte ihn komplett vergessen. Doch ich hatte mich getäuscht. Er war es nicht. Das, was Herr Norman in seine Sakkotasche steckte, war ein stinknormaler Gartenzwerg. Der vor genau 3 Tagen aus meinem Vorgarten gestohlen wurde. Sie glauben doch nicht etwa ich. Ja, wer denn sonst? Es reicht. Ich muss dich bitten, meine Wohnung auf der Stelle zu verlassen. Nicht bevor wir geklärt haben. Haben Sie nicht gehört, was die Dame gesagt hat? Otto. Herr Ende? Entschuldige, Lena, aber ich habe Geschrei im Treppenhaus gehört. Und deine Tür stand offen und da bin ich einfach rein und... Das war sehr aufmerksam von dir. Bitte zeig dem Herrn den Weg aus meiner Wohnung. Bitte, nach Ihnen. Ich gehe ja schon. Das war also mein echter Papa. Es war traurig und ich hatte für ein paar Minuten mit diesem widerlichen Kerl meinen kleinen Freund geopfert. Der arme Taschenpapa war in das, was er am meisten hasste, in einen Gartenzwerg verwandelt worden. Den Rest der Woche war ich ziemlich übel drauf, obwohl sich meine alten Kumpels Ulf und Alf wieder sehr um mich bemühten. Kommst du mit zum Kicken? Rosen gegen Tulpenstraße. Papa stiftet einen Kasten Cola. Komm, Leo, wir vertragen uns wieder. Aber meine Stimmung blieb ziemlich düster. Bis Sonntagnachmittag, 5:12. Wo willst du hin? Ich hab da so eine Idee. Zu meiner Überraschung lag die Rabenstraße in derselben Reihenhaussiedlung, in der auch Ulfs Familie wohnte. Der kurzgeschorene Rasen des Vorgartens von Haus Nummer 4 war übersät mit Gartenzwergen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich meinen kleinen Freund entdeckte. Taschenpapa! Na, das wurde ja auch langsam Zeit. Er trippelte über den stoppligen Rasen auf mich zu. Bevor er den Lattenzaun erreichte, kam jemand hinter der Garage hervor und starrte mich verdattert an. Es war niemand anderes als der fette... Herbert? Was tut der denn hier? Was soll der hier schon machen, Dummlapp? Dein Halbbruder wohnt hier. Mein Halbbruder? Herbert zwinkerte mir zu, bevor er im Haus verschwand. Eigentlich war er gar nicht so fett. Und seine Augen hatten dieselbe taubengraue Farbe wie die meinen. Würdest du mir jetzt bitte mal über den Zaun helfen? Oder glaubst du, Döskopf, etwa ich kann fliegen? Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Was dachtest du denn? Dass ich mich wegen des beknackten Norman für immer in gebrannten Ton verwandle? Es ist nur, weil du gesagt hast, wenn ein echter Papa auftaucht, muss ein Taschenpapa... Mach gefälligst deine Ohren auf, wenn ich mit dir rede. Ich habe gesagt, ein echter Papa und nicht bloß ein lausiger Erzeuger. Und jetzt sperr die Tür auf. Ich habe Lust, dem schrecklichen Snacks noch ein paar Süßigkeiten wegzuputzen. Gut. Schönen Dank. Ich bin alles nur mal mit Arbeit. Du schummelst. Ja. Wer ist das? Das ist der Ende. Schummeln gilt nicht. Ah, klingt nett, dieser Herr Ende. Klingt sogar sehr nett. Was machst du? Der Taschenpapa kletterte auf meine Schulter, band sich die grüne Schürze ab, schwang sie in rasender Geschwindigkeit über seinen Kopf und erhob sich wie ein rot bemützter Helikopter in die Lüfte. Du kannst ja doch fliegen. Es ist merkwürdig. Immer wenn ich einem Kind Lebewohl sagen muss, erhebe ich mich plötzlich in die Lüfte. Du willst mich verlassen? Leo, bist du das? Ja. Deine Mama schummelt. Toll. Ich dachte, wir sind Freunde. Du kennst die Regel. Und wenn ich dich nun ganz doll bitte, Taschenpapa, bitte bleib bei mir. Ich muss weiter. Zu anderen Kindern, die keinen Papa haben. So? Und was ist mit mir? Habe ich etwa einen Papa? Was du willst, ja? Oder glaubst du, Otto, ich meine, Herr Ende wäre... Papala Papp, du weißt es und ich weiß es. Ende gut, alles gut. Der Mann ist schwer in Ordnung. Leo, ich glaube, du musst Otto helfen, er schafft sich alleine. Oh ja, bitte, hilf mir. Mach's gut, mein kleiner Leo. Alles Gute. Alles Gute, lieber Taschenpapa. Und vielen, vielen Dank. Er drehte eine Ehrenrunde durch mein Zimmer und flog aus dem Fenster. Ich sah ihm nach, bis er hinter der Krone der großen Kastanie verschwunden war. Leo, ich brauche dringend Unterstützung. Ich komme ja schon. Na, jetzt geht's. Taschenpapa. Kinderhörspiel von Peter Jacobi. Musik Lexa A. Thomas. Es sprachen Leo, Timon Sitte. Taschenpapa, Boris Aljinovic. Mama, Claudia Mischke. Herr Ende, Axel Wandke. Ulf, Paul Schmidt-Branden. Alf, Moritz Wigger. Ludwig Normann, Uwe Müller. Herr Niebergall, Rainer Heise. Regieassistent Sabine Bohnen, Ton Bernd Friebel, Regie Klaus-Michael Klingsporn. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann. So war das mit Leo und dem Taschenpapa. Und am Ende ist mit Herrn Ende alles gut geworden. In dem Lied, das wir jetzt hören, singt ein Papa für seine Tochter. Der Papa arbeitet in einer Mine, also tief in einem Berg. Da gibt's glitzernde Steine und viel Dunkelheit und alles ist feucht und ungemütlich. Und der Papa freut sich immer, wenn er wieder hoch zu seiner Tochter kann. Und davon singt er. There are jewels in the darkness, there are treasures down below, and strange glimmers in the shadows where the children cannot go. Now I know you miss your daddy, but he's gonna be just fine. Don't worry, little darling, daddy's just down in the mine. Things that can't be measured or touched by tiny hands. There are countless worldly wonders not even Daddy understands. But if you should have a question, just drop me a line. I'm never too far away from you. Daddy's just down in the mine. Thank you. truck load of diamonds I would leave down by the road. I would trade a devil's ransom just to see our two eyes shine. So when I'm gone, remember Dad is just down in the mine. Pat MacDonald mit Daddy's Down in the Mine. Und wir bleiben bei den Vätern. Wart ihr schon mal so richtig sauer auf euren Papa? Zum Beispiel, wenn er immer meckert, weil ihr eure Hausarbeiten noch nicht gemacht habt? Auch Linus hat einigen Stress mit seinem Papa. Wieso und warum es wichtig ist, an die Marmelade im Schrank zu kommen, das erfahrt ihr jetzt. 30 Minuten. Linus hatte in den ersten 5 Jahren seines Lebens gelernt, dass man über viele Dinge auf dieser Welt verschiedener Ansicht sein konnte. Vor allem Erwachsene vertraten gern die etwas andere Meinung, die letztendlich darauf hinauslief, dass man weniger Spaß hatte, dafür aber früher ins Bett gehen musste. Doch auch wenn man darüber diskutieren konnte, ob man zum Abendbrot lieber Nusscreme oder Teewurst auf die Stulle schmierte oder ob Superman stärker war als Spider-Man, eines stand für Linus fest. Er fand das, was seine Mutter ihm als seinen Vater vorgesetzt hatte, vollkommen unerträglich. Seine Mutter war eine passable Frau mit einer angenehmen Stimme und einem schönen Geruch. Wenn sie gut gelaunt war, strahlte sie wunderbar warm. Und wenn sich Linus dann ganz nah an sie herankuschelte, dann bekam er auch etwas davon ab. Wenn Linus mal etwas wehtat oder er schlecht gelaunt war, dann fand seine Mutter eigentlich immer irgendeine Lösung. Sie klebte ein paar Pflaster irgendwo hin oder sie schmierte eine neue Stulle. Oder sie holte im höchsten Notfall auch mal den Trostlutscher aus dem rechten oberen Fach des Küchenschrankes. Linus' sogenannter Vater war im Vergleich dazu vollkommen nutzlos. Er hatte keinerlei Ideen, wie man Kinder beruhigen konnte. Jedenfalls nicht das Kind Linus. Wegen jeder Kleinigkeit begann er zu brüllen, als ob man davon aufhören könnte zu weinen. Wo der Trostlutscher lag, schien er nicht zu wissen. Überhaupt hätte man mit dem, was er nicht wusste, ganze Bände füllen können. Seine Antworten waren häufig, weil das so ist, oder frag nicht, oder ähnlich hilfloser Kram. Obwohl er sich jeden Tag rasierte, hatte er eine viel kratzigere Haut als Linus' Mutter, die sich nie rasierte. Und er roch auch nie gut, sondern beißend. Dieser Typ war das Letzte. Und Linus sprach seine Mutter bei jeder Gelegenheit darauf an. Wenn es um dieses Thema ging, war sie übrigens auch nicht sehr kreativ. Obwohl sie Linus erklären konnte, warum die Innenschraube der Klinke abgebrochen war, Materialermüdung. Oder warum kleinere Autos schneller fahren konnten als große LKWs, Luftwiderstand. Fiel ihr zum Thema Vater nie viel ein. Aber er ist doch dein Vater, antwortete sie Linus, obwohl das eben keine Antwort, sondern Linus' Frage gewesen war. Es war ein verregneter Tag im Mai, kurz bevor Linus 6 Jahre alt wurde, als seine Mutter endlich Vernunft annahm. Die Wolken hingen tief am Himmel und es regnete so stark, dass man auf den Fensterscheiben keine einzelnen Tropfen mehr sehen konnte, sondern nur noch einen kleinen Wasserfall, der die Scheibe hinunterfloss. Linus hatte sich gerade wieder mit seinem Vater darüber gestritten, wie man sich bei Mahlzeiten zu verhalten habe. Als dem Vater die Argumente ausgegangen waren, hatte er Linus mal wieder in sein Zimmer geschickt. Dort hatte er ein paar Stunden gesessen und wütend aus dem Fenster gestarrt, als seine Mutter zu ihm gekommen war. Linus hatte sich nur kurz zu ihr umgedreht, als sie ins Zimmer kam, war aber am Fenster stehen geblieben. Sie hatte sich hinter ihn gestellt und von hinten umarmt. Dann schauten sie zusammen aus dem Fenster. Und nach einer kleinen Weile, ohne dass Linus etwas gefragt oder gesagt hatte, sagte seine Mutter das erste Mal im Leben etwas Vernünftiges zum Thema Vater. Wenn du willst, fliegt er raus. Die Zeit, in der Linus seiner Mutter beim Packen half, verging nicht schnell genug. Linus brachte alle Koffer, Taschen und Rucksäcke, die er finden konnte, und seine Mutter packte dort die Unterhosen, Pullover, Hemden und Hosen seines Vaters hinein. Als sie fast fertig war, ging sie noch ins Bad und packte den Rasierapparat und das beißende Rasierwasser in die letzte Tasche hinein. Dann stellten sie die Taschen vor die Wohnungstür und zum Schluss stellten sie noch Linus Vater hinzu, der sich aber vorher Straßenschuhe und eine Jacke anziehen musste. Der schaute die ganze Zeit über vollkommen perplex daher und konnte wohl nicht begreifen, was ihm da geschah. »Du hast wirklich recht gehabt. Es ist viel besser ohne ihn«, sagte die Mutter zu Linus, als sie zusammen auf dem Sofa saßen, die Füße auf dem Wohnzimmertisch und eine große Schale gemischter Nüsse zwischen ihnen, genauso wie es der alte Vater nie erlaubt hatte. Linus freute sich, dass seine Mutter so dachte, obwohl er sich ein bisschen wunderte, wie schnell das alles gegangen war. Schließlich hatten sie die Tür doch erst vor 5 Minuten hinter seinem Vater geschlossen und der stand wahrscheinlich immer noch verdattert im Hausflur. Linus dachte kurz darüber nach, wie sich sein Vater jetzt mit den vielen Taschen durch den Regen kämpfen sollte. Aber er merkte, dass ihn das nicht interessierte. Schon nach ein paar Sekunden war ihm diese Überlegung zu langweilig geworden und er konzentrierte sich lieber darauf, den letzten Cashewkern aus der Schüssel zu angeln. Das alles war jetzt sehr lange her. Nach einer wirklichen Weile jedoch beschlich Linus das Gefühl, dass ohne seinen Vater etwas fehlte. Es gab zum Beispiel oben im Flurschrank ein Fach, in das einmal im Jahr die selbstgekochten Marmeladen von Oma hineingestellt wurden. Wenn die Marmelade alle geworden war, hatte sich sein Vater immer das kleine Höckerchen aus dem Bad vor den Schrank gestellt und aus dem Fach ein Marmeladenglas geholt. Seine Mutter kam aber weder mit dem Höckerchen noch mit einem richtigen Stuhl an das hohe Fach heran. Sie musste die Leiter aus dem Keller holen, um ein Marmeladenglas aus dem Schrank zu nehmen. Das war ziemlich aufwendig. Und nach einer Weile blieben die Gläser oben im Schrank und sammelten Staub. Die gekaufte Marmelade schmeckte Linus aber nicht halb so gut. Außerdem schlich seine Mutter seit einiger Zeit mit einem etwas bedrückten Gesichtsausdruck durch die Wohnung. Wenn Linus früher abends immer zu früh ins Bett musste, so durfte er jetzt länger aufbleiben, als er das wollte. »Du wirst doch nicht schon müde sein?«, fragte ihn seine Mutter immer, wenn er irgendwann spät abends laut gähnte. Dann goss sie ihm noch ein Glas Cola ein und fragte, was er denn als nächstes im Fernsehen gucken wolle. Linus hatte das Gefühl, dass ihr vielleicht etwas fehlte. Weil er wegen der Cola in letzter Zeit sowieso schlecht einschlafen konnte, grübelte Linus in seinem Bett darüber nach, wie man das Problem lösen konnte. Er grübelte und grübelte, aber es wollte ihm nichts einfallen. Schließlich beschloss er, das zu tun, was ihm in Krisensituationen immer geholfen hatte. Er rief eines Abends die Pizzanummer an. »Pizza King, guten Abend«, sagte die Stimme am anderen Ende. »Hallo, hier ist Linus.« »Wie ist deine Telefonnummer?« Linus sagte sie. »Was kann ich für dich tun?« Diese Leute waren erstaunlich gut. »Ich glaube, meiner Mutter fehlt ein Mann und ich brauche jemanden, der die Marmeladengläser oben aus dem Flurschrank holt«, erklärte Linus. »Und willst du auch etwas essen?« »Ja, eine kleine Salami und eine Gorgonzola.« 30 Minuten.« Dann legte sie auf. Als es nach einer halben Stunde an der Wohnungstür klingelte, rannte Linus aufgeregt los und öffnete. Vor der Tür stand ein großer Mann mit langen Rasterlocken, einem blauen T-Shirt und schwarzen Radfahrerhosen. In der Hand hielt er 2 große Pappschachteln mit Pizza. »Hattest du angerufen?«, fragte er mit einer freundlichen Stimme. Linus' Mutter stand mittlerweile auch auf dem Flur und schaute den Pizzamann erstaunt an. Aber es war die gute Art von Erstaunen, nicht die, mit der sie manchmal Linus' chemische Experimente betrachtete. »Was ist los?«, fragte sie. »Ach, das erkläre ich dir später«, sagte Linus, nahm den Pizzamann an der Hand und zog ihn hinter sich her an den großen Küchentisch. Dann aßen sie gemeinsam Pizza und Linus' Mutter machte später noch eine Flasche Wein auf. Cola gab es an diesem Abend keine für Linus. Er wurde irgendwann von seiner Mutter ins Bett geschickt. Nicht gerade zu früh, aber auch nicht so spät wie sonst. Vielleicht sogar rechtzeitig, wenn es so etwas gab. Dafür bekam er immerhin am nächsten Morgen ein großes Glas von Omas Erdbeermarmelade aus dem Flurschrank mit dicken Fruchtstücken drin. Der Pizzamann brauchte dafür noch nicht einmal ein Höckerchen. Linus und seine Mutter hatten ihr Glück gefunden. Jeden Abend kam der Pizzamann von der Arbeit nach Hause und jeden Abend stellte er dampfendes Essen frisch auf den Tisch. Und sie mussten niemals mehr abwaschen, denn das Geschirr konnte man gleich nach dem Essen einfach wegwerfen. Seine Mutter schien auch recht froh zu sein, wenn sie dachte, dass Linus einmal nicht so genau aufpasste, küsste sie sich mit dem Pizzamann und kicherte albern. Er konnte Linus eine Menge Sachen zeigen, die sich seine Mutter nicht getraut hätte. Und das Beste war, er roch sogar gut. 30 Minuten eine Erzählung von Jakob Heinb.